Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 21. Juli, 97. Deinen Brief erhielt ich in Weimar, wo ich eine Woche zugebracht habe, um Goethe in den letzten Tagen, die er hier zubringt, noch zu genießen. Er wird dir wohl selbst geschrieben haben, dass er die nächste Woche nach Zürich reise, wo Meyer aus Italien angekommen ist. Ich weiß nicht, auf wie lange ich ihn verliere. Vielleicht sind beide schon mit Anfang Winters wieder in Weimar. Meyer hat seine schlechte Gesundheit aus Italien vertrieben. Für deinen letzten Brief tausend Dank. Es hat mich recht erfreut, dass mein erster Versuch in der Ballade deinen Beifall hat. Du hast sehr recht, dass dabei gar sehr viel auf eine glückliche Wahl des Stoffs ankommt. Fehlte mir's nicht an einer Übung, die Stoffe dafür zu finden, die Ausführung sollte mir leicht vonstatten gehen. Vielleicht bist du glücklicher hierin, besinne dich doch und hilf mir noch auf einige Balladen. Wegen der purpurnen Finsternis brauchst du dir keine Sorge zu machen. Ob ich gleich der Minna dafür danke, dass sie mir ihre Schwindelerfahrungen zum Sukkurs schickte, so komme ich und mein Taucher doch auch ohne dies aus. Das Beiwort ist gar nicht müßig. Der Taucher sieht wirklich unter der Glasglocke die Lichter grün und die Schatten purpurfarben. Eben darum lasse ich ihn wieder umgekehrt, wenn er aus der Tiefe heraus ist, das Licht Rosicht nennen, weil diese Erscheinung nach einem vorhergegangenen grünlichen Scheine so erfolgt. Ich bin jetzt dabei, einige Lieder für den Almanach zu machen, wozu Melodien kommen sollen, dass wir auch dem Publikum etwas Musikalisches liefern können. Fertig ist aber noch nichts, obgleich vieles angefangen. Stein ist noch nicht hier angekommen, vielleicht ist er bis zur Ankunft unseres Herzogs in Dresden geblieben. Dein SCH